Kundgabe 5301. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.01.1952. Freier Wille, Urgesetz von Ewigkeit. Seligwerdung. Ich kann die Schuld der Menschen nicht tilgen, wider ihren Willen. Ich kann sie nicht selig machen, solange sie unvollkommen sind, durch eigenen Willen. Ich kann ihnen kein ewiges Leben geben, solange sie den Tod des Geistes vorziehen. Ich kann alles, nur nicht den Willen dessen unfrei machen, was ich geschaffen habe, aus meiner Liebekraft. Denn ich schuf vollkommene Wesen, die ohne freien Willen nicht denkbar sind. Dass sie nun ihre Vollkommenheit hingaben, dass sie darum auch Erkenntnis und Kraft verloren, war jedoch Folge ihres freien Willens, der aber auch ebenso gut die Vollkommenheit noch erhöhen konnte insofern, dass das von mir geschaffene Wesen frei aus sich heraus strebte nach Licht und Kraft, also seine Vollkommenheit nun rechtmäßig, das heißt, als selbst gewollt, unter Beweis stellte. Die Willensfreiheit gestattete den Weg nach oben wie auch nach unten. Dass nun das Wesenhafte selbst fiel, war seine eigene Schuld. Es muss nun wieder im freien Willen nach oben streben, um den Urzustand zu erreichen. Und diesen freien Willen kann ich dem Wesenhaften nimmermehr nehmen, ansonsten ich gegen mich selbst, gegen das Urgesetz von Ewigkeit handeln würde. Verstehet ihr nun, warum ich euch Menschen nicht willkürlich zur Höhe verhelfen kann? Warum ihr selbst es seid, die den Wandel von der Tiefe zur Höhe schaffen müssen? Verstehet ihr nun, warum ich nur immer einwirken kann auf euer Denken, damit ihr selbst euren Willen mir zuwendet und nun bewusst mir zustrebet? Verstehet ihr, warum meine Liebe ständig um euch besorgt ist, dass ihr endlich euer Ziel erreichet, die ihr schon endlos lange Zeit gebraucht habt, um zur Verkörperung auf Erden zugelassen worden zu sein? Es ist euch wahrlich eine umfassende Zeitspanne zugebilligt worden, um diese Willens- und Wesenswandlung zu erreichen. Doch einmal nimmt auch die längste Zeit ihr Ende, und vor diesem Ende stehet ihr. Ich kann euch nicht willkürlich so gestalten, dass ihr zum ewigen Leben eingehen könnet. Ihr müsset selbst Hand anlegen an euch. Ihr müsset wollen. Denn mein Wille ist jederzeit, euch aufzunehmen in mein Reich. Mein Wille wird niemals sich eurem Willen entgegenstellen, wenn dieser zu mir verlangt, wie er sich einstmals abwandte von mir und euch in die Tiefe riss. Welten werden vergehen, bevor das letzte Geistige diese Willenswandlung vollzogen hat. Doch meine Liebe will euch Menschen dazu verhelfen, dass ihr nicht noch Ewigkeiten fern von mir weilet, dass ihr nicht noch Ewigkeiten in der Form verharren müsset, die entweder euren Willen gebunden hält oder euch als Mensch die letzte Möglichkeit gibt, euer Ziel zu erreichen, euch mit mir wieder zu vereinigen. Wisset, dass ihr als Mensch im letzten Stadium eurer Entwicklung auf Erden steht, dass ihr euch freimachen könnet aus der Form, um dann als seliges Geistwesen eingehen zu können in die Ewigkeit. Wisset es, dass ihr selig werden könnet, so ihr es wollet. Dass ich aber nicht wider euren Willen euch zur Seligkeit verhelfen kann. Lasset euch von meiner Vaterliebe mahnen und warnen. Nehmet noch die kurze Zeit wahr und gestaltet euch so, dass ihr euch mit mir vereinigen könnet, dass ihr werdet, was ihr waret von Anbeginn, selige Wesen, die in Licht und Kraftfülle wirken konnten. Gedenket eurer Bestimmung und trachtet ernstlich danach, euer Ziel zu erreichen, solange ihr auf Erden weilet. Denn es kommet der Tag, der eure Erdenlaufbahn beendet. Es kommet der Tag, da die Frist abgelaufen ist, die euch zur restlosen Erlösung, zum Aufstieg ins Lichtreich, zugebilligt wurde. Nützet die Zeit, bevor es zu spät ist. Amen.